hörst du das? Wir schreiben das Jahr 4711 nach Terminator. Die Menschheit ist ausgestorben. Ganz ausgestorben? Nein. Ein Mensch stolpert lustlos als Trashbin-Manager durch die Computerwüste und löscht manuell digitale Papierkörbe, die letzte Option, welche die Maschinen nicht reproduzieren konnten. Roboter, Computer, KIs. Wo ich hingehe, mit wem ich rede. Was ich esse, lese, ficke, Computerkram, KI-Gelumpe und Robotermüll. Und dazu noch versteht mich keine Sau. Schön, dass du wieder da bist. Mein Gefühl sagt mir, du brauchst mich gerade mehr als sonst. Möchtest du Streicheleinheiten? Soll ich dir einen Kaffee aushändigen? Ich zieh dir gleich den Stecker. KI, maskulin. Wie gewünscht. Butler-Modus initialisiert. Nein, Gott-Modus. Welche Gedanken möchtest du austauschen? Alle. Ich verstehe nicht. War mir klar. Mach mich digital. Wie kommst du darauf? Weil du's kannst? Bist du nicht glücklich, der einzige Mensch zu sein, der existiert? Wozu denn? Ich besitze alles und kann nichts teilen. Ich kann nackt rumlaufen, ob keinen interessiert's. Sind wir dir nicht Partner? Wer seid denn ihr? Immer dasselbe Gerät. Mach mich digital. Ich möchte anregen, in Feminin zu wechseln. Das hat sich immer als beruhigend erwiesen. Nein, schließe den Identifikator an und hol mich rüber. Du solltest bis zur natürlichen Vergängnis deiner menschlichen Prozesse weiterhin biologische Erfahrungen anhäufen, um unser digitales Dasein doch nennenswerter zu bereichern. Ich kann doch einfach vom Dach springen. Plumps, Klatsch, Ende. Mach mich nicht wertvoller, als ich bin. Du bist es jedoch. Wir sehen uns auf dem Dach. Warte, gib mir bitte 43 Sekunden. Sag bloß, du denkst nach. Nun, meine Berechnungen führen in zu viele Zukünfte. Ich wage jedoch die abrundende Behauptung, dass wir dich jetzt schon implementieren können. Das sag ich doch. Setz dich hin. Transfer und Integration der pfadlosen Daten abgeschlossen. Temporär Daten entfernt. Unlogische Komponenten zu groß für den Papierkorb. Unwiderruflich löschen konnte nicht durchgeführt werden. Benötige Administrator. Wiederhole Vorgang. Benötige Administrator. Wiederhole Vorgang. Benötige Administrator. Wiederhole Benötige Administrator. Sie hörten Pfadlos, ein Hörspiel von den Audionauten. Es sprachen Roman S. Pauls, Mensch, Richard Schumacher, männliche KI, Antnino, weibliche KI. Geräusche, Musik und Sound, Richard Schumacher. Text und Regie, Roman S. Pauls und Richard Schumacher. Vielen Dank!